Ri Su-yong, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der PDAK, führte am 14. Dezember mit dem Hochexekutor des Internationalen Versöhnungsbundes, Jonathan Powell, und seiner Begleitung, die in der DVRK zu einem Besuch weilt, ein Gespräch.